Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Auf Wunsch meines Kollegen möchte ich diese Lektion etwas anders gestalten als die vorhergehenden und speziell auf die Besonderheiten der chinesischen Sprache eingehen. Wunderbar. Bevor es aber losgeht, dann noch schnell die Wiederholung der letzten Lektion. Nun, ich erinnere mich noch an das Chinesische für Lass uns irgendwo hinfahren. 我们去旅行吧. 周末有什么计划? 周末有什么计划? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Wann sollen wir aufbrechen? 咱们什么时候出发? 咱们什么时候出发? 下一个景点还有多远? Wie weit ist es noch bis zur nächsten Sehenswürdigkeit? 下一个景点还有多远? 这儿的风景太美了。 这儿的风景太美了。 Die Aussicht hier ist wunderschön. Hören wir nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion. 最近天气真好。 天气预报说明天晴天。我们去旅行吧。好啊。周末有什么计划？我们想开车去长城玩玩。咱们什么时候出发？星期六早上6点在大门口见面。下一个景点还有多远？我也不太清楚，大概还有10公里。 Weißt du, Xiaolan, wir sind auf unserem Weg, Chinesisch zu lernen, schon weit gekommen. Ich finde, eine der Hauptschwierigkeiten ist sicher die korrekte Aussprache des Chinesisch. Nun, das ist verständlich. Unter all den verschiedenen Sprachen auf der Welt ist das Chinesische eine der Sprachen mit nicht-alphabetischen Zeichen. Es gibt viele Legenden über den Ursprung der chinesischen Zeichen. Einer davon handelt von einem Mann namens Zhang Jie. Dieser soll durch das Beobachten und das Studieren von Vogelabdrücken im Schlamm die Idee für die Erfindung einer Zeichenschrift bekommen haben. In der Folge entwickelte er die ersten piktografischen, also bildhaften chinesischen Zeichen. Hört sich nach einem Genie an. Keine Frage. Die chinesischen Archäologen haben in einer Grabstätte nahe des Lingyang-Flusses im Kreis Zhu in der Provinz Shandong zahlreiche Relikte gefunden. Dabei bemerkten sie, dass in einige Tongegenstände verschiedene piktografische Zeichen eingraviert waren. Durch genauere Untersuchungen konnte man feststellen, dass diese Zeichen vor mehr als 4500 Jahren eingeritzt wurden. Sie gelten daher als die ersten absichtlich angebrachten chinesischen Zeichen. Ich verstehe, aber es ist sehr schwierig für mich, mir die chinesischen Schriftzeichen einzuprägen. Hast du vielleicht in dieser Hinsicht einen Vorschlag? Die Gestalt eines chinesischen Zeichens ähnelt dem eines Würfels ohne Buchstaben. Es gibt zwar verschiedene Regeln, wie die einzelnen Zeichen geschrieben werden sollten, trotzdem bleibt dem Anfänger nichts anderes übrig, als die Zeichen immer und immer wieder zu schreiben und zu wiederholen. Das ist sicherlich einer der schwierigsten Bereiche für Ausländer, die Chinesisch lernen wollen. Da gebe ich dir recht. Um jedoch das Erkennen und das Lesen der Schriftzeichen zu erleichtern, hat die chinesische Regierung 1958 formell ein chinesisches Pinyin-Konzept erlassen. Dazu wurde ein System entwickelt, das es ermöglicht, mit lateinischen Buchstaben chinesische Zeichen entsprechend ihrer Aussprache darzustellen. Und was genau ist dieses chinesische Pinyin-Konzept? Könntest du das etwas genauer erklären? Gerne, kein Problem. Es handelt sich dabei um ein System, mit dessen Hilfe die Aussprache von chinesischen Zeichen erklärt wird. Dabei werden zwei Teile unterschieden, die Konsonanten und die Vokale. Aha, ich habe verstanden. Gut, nun zu Pinyin. In diesem System gibt es vier Töne, einen gleichbleibenden, einen ansteigenden, einen fallenden, steigenden sowie einen fallenden Ton. Man kann also jede Silbe unterschiedlich aussprechen und diese unterschiedliche Aussprache bewirkt eine jeweils andere Bedeutung. Ein Beispiel: Ma, Mutter. Ma, Leinen. Ma, Pferd. Ma, Schimpfen. Ma, Ma, Ma, Ma. Und ich kann nur betonen, die unterschiedliche Aussprache bewirkt eine unterschiedliche Bedeutung. Zum Beispiel: Ma, also im ersten Ton, heißt Mutter. Ma. Während Ma im dritten Ton Pferd bedeutet. Ma. Und wer will seine Mutter schon ein Pferd nennen? Die Töne sind also wichtig und unbedingt zu beachten. Ganz genau. So viel zu den Tönen. Wir werden sie später noch öfters üben. Gut. Die vier Töne sind also wichtig, um die chinesischen Schriftzeichen richtig lesen zu können. Einige meiner ausländischen Freunde sprechen häufig die vier Töne nicht korrekt aus. Die Folge: sie werden nicht oder falsch verstanden. Ich verstehe das Problem. Aus diesem Grund wollen wir in den künftigen Lektionen mehr Wert auf die Aussprache der vier Töne legen, um so das Lernen und Verstehen zu erleichtern. Sehr gut. Eine weitere Besonderheit ist, dass chinesischen Normen ein Zelleinheitswort vorangestellt wird. Im Deutschen gibt es das auch. Beispielsweise sagt man ein Stück Brot oder eine Flasche Wasser. Das am häufigsten verwendete Zelleinheitswort im Chinesischen ist Ge. Ge. Man sagt im Chinesischen also nicht ein Mensch, sondern ein Ge-Mensch oder zwei Ge-Menschen, also yi ge-ren bzw. liang ge-ren. Yi ge-ren, liang ge-ren. Ein weiteres häufig verwendetes Zelleinheitswort ist tiao, das auf lange, dünne Dinge hinweist. Zum Beispiel yi tiao lu, liang tiao lu, also eine Tiao-Straße bzw. zwei Tiao-Straßen. Yi tiao lu, liang tiao lu. Eine weitere Besonderheit der chinesischen Sprache ist die Verwendung von zusammengesetzten Wörtern. Aha. Was im Deutschen vielleicht nur ein Wort ist, kann im Chinesischen auch aus zwei, drei oder gar vier Zeichen bestehen. Zum Beispiel huo che, wörtlich übersetzt Feuerwagen, heißt Zug. Weißt du, was Huoshan, also Feuerberg, heißt? Wahrscheinlich Vulkan. Richtig. Noch ein Beispiel. Huoji, also Feuerhuhn, heißt Truthahn. Oder Qiche, Dampfwagen, heißt Auto. Und Dianche, elektrischer Wagen, heißt Oberleitungsbus. Verstanden? Ja, Qiche, Dampfwagen und Dianche, elektrischer Wagen. In den kommenden Lektionen werden wir sicher noch mehr die Aussprache des Chinesischen üben. Alles klar, nächstes Mal gibt es auch wieder unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion sind, wie immer auch noch eine Quizfrage. Wie sagt man Dampfwagen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见. Thank you.